Was macht ihr denn jetzt hier gerade? Wir machen Kerzenrecycling. Das heißt, aus alten Kerzen gießen wir neue Kerzen. Könntest du ein bisschen erzählen, was ihr macht? Wir erstellen Recycling-Kerzen gegen Spende, indem wir alten Kerzenwachs schmelzen und mit neuen Formen regenerieren. Und die Spende geht zur Brasilien. An unser Partnerschaftsprojekt in Recife. Genau. Und wir machen noch hier von Jeans, Hose, so Herzchen. Ja, toll. Dankeschön. Bisschen wie im Steinbruch geworden. Nur das Wachs viel leichter zu bearbeiten ist als dicke Steine. Dass die Kinder das hier in ihrer Freizeit machen und nicht davon leben müssen.